Kapitel 30 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Brutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Was wir wollen. Und mögen wir auch noch so klar von dem, was Not tut, sagen, und mögen noch so offenbar der Freiheit Banner tragen, ihr lacht uns doch ins Angesicht und zählt uns zu den Tollen. Ihr denkt, wir wissen selber nicht, nicht völlig, was wir wollen. So merkt denn auf, das Vaterland soll fest zusammenhalten, vom Rhein bis an den Ostseestrand selbstständig unzerspalten. Stets soll es vorwärts, vorwärts gehen, und ob die Donner rollen, auf eigenen Füßen soll es stehen. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen Fürsten, habet Acht, die gern dem Volk vertrauen und die die Säulen ihrer Macht nur auf dem Recht erbauen. Wir wollen Fürsten, die nicht gleich um ein paar Verse schmollen, an Schmeichlern arm, an Liebe reich. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen Völker, kühn und stark, von keinem Joch gebogen, genährt von ihrer Vorzeit Mark, zu Knechten nicht erzogen. Wir wollen Völker, die nicht bloß stets müssen und stets sollen, durch Krieg berühmt, durch Frieden groß. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen Gesetze, kurz und rund, die klar und deutlich sprechen und die auch keines Königs Mund darf biegen oder brechen. Wir wollen Gesetze, die dem Born des Lebens frisch entquollen, der bösen Zaum, der guten Sporn. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen Minister, merkt's ihr Herrn, mit oder ohne Ahnen, wenn sie nur dem Jahrhundert gern weit offene Straße bahnen. Doch wem des Volkes Liebe fehlt, der soll vom Amt sich trollen, und ob er 16 Ahnen zählt. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen freie Wissenschaft, zu lernen und zu lehren, und niemand soll des Denkers Kraft in ihrem Fluge wehren. Wir wollen, dass man nicht den Geist, den frischen Lebensvollen, nur Holz und Wasser tragen heißt. Das ist es, was wir wollen. Und dann mein ewig A und O, dass ich es nicht vergesse. Denn ohne das wird niemand froh, das ist die freie Presse, dass wir des Geistes Blüte nicht bei der Zensur verzollen. Das dünkt uns Recht, das dünkt uns Pflicht. Das ist es, was wir wollen. Zuletzt noch eins, das ist ein Ton, bei dem die Herzen schlagen. Er heißt, ihr kennt ihn schon, ich darf ihn doch nicht sagen. Wer wagt das Wort, wer nennt es hier? Fürwahr, ihr möchtet grollen. Doch gebt nur das, so haben wir. Wir haben, was wir wollen. Ende von Kapitel 30.